Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lästerschwestern mit David Hein und Robin Blase. Mensch, das hast du so schön gesagt. Mir wurde letzte Woche gesagt, dass unsere Stimmen so erotisch seien, dass man dazu Kinder machen wollen würde. Geil. Was sagst du dazu als tatsächlich seiender Vater? Dann haben wir tatsächlich. Gab es das bei dir? Ich habe einen Podcast währenddessen gehört. Aber ich dachte immer, das ist ein weiterer Punkt, den wir Sexvergnügen jetzt voraus haben. Ja. Wir überholen ihn auch, ich sag's dir. Deren Stimmen, gerade Ines, ihre, ist ja wirklich so eine ganz schrille. Ich glaube, damit kann sie Dinge in die Luft sprengen. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte einfach, dass Babys dabei gezeugt werden. Ach so, ja, das ist wohl wahr. Früher gab es ja immer so in Magazinen diese Top 10 Songs, zu denen man sich richtig einen reinstecken kann. Ne? Und heute ist das, glaube ich, mit Podcasts ja, so der Fall. Auf jeden Fall. Und hier habt ihr jetzt einen weiteren Grund dazu, Babys zu machen. Mhm. Wie war deine Woche? Meine ist ja wirklich momentan ein absoluter Knüller. Mein Opa ist mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen. Mein Rechner ist kaputt gegangen. Ich muss aus meiner Wohnung ausziehen. Also 2018, eigentlich könnten wir das Jahr hier gleich mal als Lästern. Wir lästern über 2018. Meine Freundin Claudia und unser Kind Emily, die sind beide gerade krank. Das ist ja. Schon zum zweiten Mal im Jahr. Ich habe mich dieses Jahr auch schon einmal übergeben. So ein Kind ist halt auch einfach eine Keimschleuder. Weil das hat dann noch kein Immunsystem, zieht sich alles rein und dann ist man ja die ganze Zeit so nah dran, weil man es die ganze Zeit hochheben muss und füttern muss und kuscheln muss und so. Und das ist, dann steckt man sich auch ganz schnell an. Ich habe mich letzten Freitag auch die ganze Zeit übergeben. Nee, vorletzten Freitag. Hatte aber andere Gründe. Kommen wir zu den Themen, wir haben wieder einen bunten Strauß. Wir haben einen bunten Strauß und wir müssen direkt wieder eine Sache aus der letzten Folge korrigieren. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, Moment, dass bei Promi Big Brother nur Leute auch wie Aaron Troschke tatsächlich eine Chance haben. Dann wurden wir aber auf Twitter korrigiert von Oos, der meinte, auch Waititi wäre schon angefragt worden für Promi Big Brother. Sie hätten aber abgelehnt. Ich meinte das, glaube ich, anders. Ich glaube auch. Ich sagte dazu, dass Aaron Troschke ist auf einer, der wurde ja schon mal durchgereicht beim Fernsehen, ja. Deswegen wird er immer wieder aufgegriffen. Es war nicht so gemeint, dass da nur solche Leute wie oder habe ich es vielleicht doch so gemeint? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, du hast es also auch egal. Aber jetzt ach so, nee, ich sagte, er wurde angefragt, weil er vorher schon mal im Fernsehen war. Aber Titi wurde auch angefragt. Ah. Jetzt haben wir das richtig gestellt. Und ich glaube, es ging eigentlich vor allem darum, dass das gesagt werden musste. Und wir haben es dann absichtlich nicht gemacht. Ja, ich weiß noch, Aaron hatte mich ja damals auch, der hatte auch gemeint, dass er mich, wie sieht's denn aus, würdest du auch mit? Weil als er damals angefragt wurde, er durfte mir ja lange davon nichts sagen. Allerdings hatte er dann, der war ja schon immer so ein kleines Schwabbelchen und hatte dann auch plötzlich angefangen zu hungern, richtig. Also Sport und gehungert. Und da dachte ich so, was ist denn mit dem los? Und dann war irgendwann klar, okay, der nimmt jetzt gerade drastisch ab, damit er im Promi-Big Brother-Haus beim Duschen ansehnlich aussieht. Tatsächlich, das war der Plan. Meinte dann so, ey, wie wäre das denn auch was für dich? Und ich glaube, ich habe keine 5 Sekunden überlegen müssen. Lustig, Fabian Siegesmund hat mir vor ein paar Tagen ein Foto geschickt von jemandem, den wir beide kennen, der im Influencer-Marketing-Bereich arbeitet, der jetzt schon vor längerer Zeit bei diesem Adam und Eva nackt auf der Insel Format dabei war. Ach, und er schickte mir einfach nur so ein Bild. Ist das nicht dieser Typ? Und anscheinend war er das. Das ist gerade so ein Ding, ne? Dass halt die Influencer, oder was heißt gerade, es wird ja seit Jahren schon, ne? Shirin David war bei DSDS. Ja. Die Lochis, das ist quasi, die werden auch wie so eine Virenschleuder. Die werden das ist jetzt die News für diese Folge. Die Lochis sind laut einem Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, demnächst bei Let's Dance. Ja, das habe ich gestern auch gehört. Hm. Bei Promi Flash gab es da die große Meldung. Das ist für die ja, das ist ja wie ein gefundenes Fressen, die springen die ja sowieso an und die Flochis, die füllen ja mittlerweile, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ich kenne die noch aus von Partys von Mediakraft, wo diese beiden 13-jährigen Jungs vor mir sitzen, die keiner so richtig ernst genommen hatte, wo Christoph Krachten noch vor mir saß und sagte, David, glaub mir, die beiden Jungs, die werden mal ganz groß und Man kann ja viel über Christoph Krachten sagen, aber der hat wirklich ein Gespür für Potenzial auf YouTube. Ist echt verrückt. Ja, was ich so spannend finde, die haben ja ein eigenes Management gegründet auch vor einiger Zeit, Vibe Brothers. Da ganz Berlin war voll geplastert mit irgendwelchen Litfaßsäulen, mit die Werbung gemacht haben für ihr neues Management. Und die hauen da richtig auf die Kacke. Also sie haben irgendwie bei McDonald's ja diesen seltsamen Eisspot gemacht, dann Mercedes-Benz. Haben wir schon drüber geredet, dass sie bei Mercedes-Benz mit ihrer 14-jährigen Zielgruppe testimoniert sind. Und jetzt sind sie bei Let's Dance. Die sind auch bei, ich hatte letzte Woche mir für das Robert-Hofmann-Kinoformat, musste ich mir Hot Dog angucken. Das ist so ein ganz, ganz Katastrophenfilm mit Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Der würde eine einzelne Folge hier füllen, wenn ich mich darüber auslassen wollte, weil der ist wirklich, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich habe selber einen Schlaganfall bekommen irgendwo im Oberstübchen. Allerdings fand ich es da besonders krass, wie sie mit Product Placements umgehen. Hotdog ist ja, es gibt bei McDonald's jetzt einen Hotdog, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und im Film fahren die bei McDonald's vor und überlegen sich, wie könnten sie sich als Team, so als ihr verdecktes Ermittlerteam, wie nennen sie das? Und dann bestellt Matthias Schweighöfer bei McDonald's einen Hotdog. Da dachte ich erst noch, ist ein Fehler. Und dann kriegt er einen Hotdog, hier ihr Hotdog, und er sagt, Hotdog, das ist ja ein großartiger Name. Und danach wurde der Film benannt. Aber wahrscheinlich ist das so entstanden. Die hatten einfach keinen Titel für diesen Film und sind dann an alle Unternehmen in Deutschland angetreten und gesagt, na, Coke Zero? Ja. Oder nennen wir es vielleicht A-Klasse? Und ihre Entscheidung. Das kann wahrscheinlich so sein. Ja, so entstehen ja, glaube ich, ganz viele Liedertitel. Das Wort, was am meisten wiederholt wird. Deswegen wundert es mich, dass ganz viele Songs nicht And heißen oder So. Jedenfalls hupte das dann, während sie in Drive-In stehen, hupt es hinter ihnen. Die Kamera geht in die Unschärfe vorne, zieht nach hinten scharf. In diesem Auto sitzen wer? Die Lochis. Ja. Und beschweren sich, warum Till Schweiger nicht schneller bestellt. Die sind wirklich für 2 Sekunden zu sehen. Da schaltet die Schärfe wieder um. Und ganz am Anfang waren auch die anderen beiden Zwillinge, die auch ähnliche Krätze sind, nämlich Lisa und Lena, die waren am Anfang zu sehen, talentiert wie eh und je, kann man sagen. Ja, das ist, aber im Grunde kann man dazu gar nicht viel mehr sagen, dass diese Mechanismen, dass die YouTuber oder die Influencer halt von der Werbung missbraucht werden. Ich meine, mittlerweile, ich hab schon überlegt, ob ich selber anfange, auf Instagram so Instagram-Postings zu machen, wo ich so Fake-Werbung darstelle. Das ist so, jeder mit einer Reichweite über 5000 Instagram-Nutzern hat mittlerweile irgendeine Werbung zu irgendeinem Skinny-Bunny-Tee, zu Milka ist ja jetzt gerade vor 2 Wochen das große Ding gewesen. Und wo so richtig plumpe Werbung ist, wo so 2 Mädels sich umarmen und die eine hält in die Kamera dabei, so sie hat sie so im Arm und hat dann so eine riesige Tafel Milka in der Hand. Ich denke so, wer macht sowas? Da gab es einen riesigen Skandal in der Branche. Ich glaube, das hat diese Marketingbranche nicht wirklich verlassen, aber das war von Coral, dem Waschmittel. Hm. Die haben Instagram-Influencer-Werbung gemacht mit ganz vielen Models. Und es war halt so unglaublich geil, weil wie integrierst du ein Waschmittel in diesen High-Society-Lifestyle. Und mein Ansatz als kreativer Mensch wäre jetzt gewesen, hey, die machen sonst Fotos, wo sie voll sexy aussehen, in ihren vollgestylten Klamotten, was auch immer. Mach doch mal ein Foto, was voll der Kontrast ist, wie sie irgendwie dreckig vor der Waschmaschine stehen und sagen so, hey, damit ich so aussehe, muss ich halt ab und zu auch mal meine Kleidung waschen. So. Nee, die haben stattdessen einfach so Fotos gemacht. Eins ist ganz bekannt geworden, wo eine im Fahrrad fährt, genauso gestylt wie sonst. Und die haben die Korallflasche einfach vorne in diesen Fahrradkorb reingefotoshoppt. Also die steht nicht mehr richtig drin, sondern die ist einfach so ganz schlecht hinter dieses Gitter geschoppt worden. Und dann gab es ein paar andere, wo halt Leute so mit ihrem Korall einfach so romantisch in den Sonnenuntergang gucken und neben ihnen eine Flasche Korall. Das ist halt das Ding, sind so ganz abstruse Auswüchse gewesen, geworden. Ne? Früher wir hatten das ja schon mal angesprochen, habe ich mich noch vor 4 Jahren, als dieses ganze Ding losging und ich gerade bei Studio 71 reingekommen bin, habe ich mich schon immer geärgert darüber, dass diese ganzen Werbefirmen zum Beispiel mich anfragen für Dinge wie Lovu oder für, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich sollte einmal was war denn das? Irgend so eine Wurstfirma sollte ich zu ihren neuen veganen Würstchen sollte ich plötzlich Werbung machen, wo ich dann sagte, Leute, sie wollten ein Video. Was soll ich da machen? Ich habe echt gerne von dir gesehen. So ein David Hein-Video über Wurst. So. Ja. 1953 ist die erste Wurst erfunden worden. Ja. Und dann einfach so eine schöne chronologische Erklärung der Wurst. Und am Ende dann wieder mit so einem, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Die Wurst ist nämlich eigentlich Papa. Oh. So wie bei dem Siegesmund. Und dann kriege ich dafür einen Webvideopreis. Ich hatte ja tatsächlich so, dann bei Lovu hatte ich denen gesagt, Leute, euer Programm ist grobe Scheiße. Und ich finde dieses mit Liebe Geld machen zu wollen, finde ich noch gröbere Scheiße. Ja, obwohl, ich meine, es hat schon Vorteile, diese Dating-Apps für eine gewisse Zielgruppe. Geht ja auch nicht immer nur um Liebe, sondern auch um One-Night-Stands. Genau, aber Tinder, zumindest vor vielen Jahren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich hab die App seit Jahren nicht mehr benutzt, aber da war sie noch kostenfrei und das geht ja auch. Ne? Lovu war ja immer so, dass du nicht mal, ich glaube, als Mann zumindest war es so, dass du pro Tag 2 oder 3 Profile dir angucken kannst und ab der dritten Sache oder wenn du Nachrichten verschicken willst, Du kannst nicht sehen, wer dich angeguckt hat. Oder ja, sowas. Ja, genau. Also, und das ist dann schon so, also es geht ja auch ohne. Also ich verstehe es nicht. Letzten Endes war es so, dass ich denen gesagt, pass auf, wir können doch so ein Ding machen, wo ich eine völlig überzogene Werbung, Anti-Werbung mache, wo ich mich hinstelle, also, na, haben sie seit 2 Wochen wieder nicht gefickt, dann gehen sie doch jetzt auf Lovu. Und dann geht halt der raus und dann wäre das halt so, wie wir unseren Nerdscope eigentlich gemacht haben. Der geht in den Park, denkt so, oh, jetzt würde ich aber gerne ficken. So, macht sein Radar an, es piept überall und dann wird er weggeknattert aus allen Richtungen. also so völlig überspielt und überspult wollten sie nicht. Dachte ich, warum nicht? Ja, mittlerweile werden einige, so wie diese, ich hatte neulich diese Konrad-Werbung hervorgehoben, mittlerweile werden einige immer mutiger, aber ganz oft ist es halt so, und das ist leider das große Problem, dass diese Werbefirmen irgendwo mal gesehen haben, guck mal, diese Instagrammerin in Amerika mit 1, so und so viel Millionen Followern, die steht im Sonnenuntergang und hat dabei irgendwie eine Uhr an oder so. Die machen das ja ganz häufig so in der Küche. Stehen sie dann da, also meinen Morgen starte ich am liebsten mit einem schönen leckeren Shake, der nach Kackewurst schmeckt, so, weil diese Dinger sind ja, diese Shakes, Proteinshakes schmecken ja meistens so, als würdest du Stahlbeton mit ein bisschen Wolle zusammenmischen und dann trinkst du das Ding einfach runter. Und das funktioniert, ne, aber es funktioniert halt, weil die Mädels dabei immer knappe Dinge anhaben. Und jetzt denkt sich halt jeder Vermarkter, komm, ja, nehmen wir halt einfach eine Korallflasche und stellen ihn in den Sonnenuntergang. Du kannst da wirklich Werbung für einen Tigerpanzer machen und dann fährst du damit in den Sonnenuntergang. Und hat die Bundeswehr tatsächlich gemacht. Meinen Morgen starte ich mit einem Tigerpanzer. Schön in Polen einreiten, geil. Die Bundeswehr hat doch ein großer Skandal auf der Gamescom, auf Snapchat mit Joyce und Bullshit TV oder so. Oder nicht Bullshit TV, war es glaube ich nicht. Ich glaube, Cheng Löw. Es gab, glaube ich, das Ding, der Flo vloggt hatte Flo dazu was gemacht. Weil er nicht verstehen kann, dass die Bundeswehr auf der Gamescom die jungen Leute abgraben will und warum Influencer für Geld, ohne nachzufragen, da alles machen. Ja. So, das war so ein Ding, da war ich zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite seinen Punkt verstehe, auf der anderen Seite durchaus auch die Notwendigkeit, und das ist bei der Bundeswehr ja nun wirklich so fast schon Panik. Deswegen hätten sie ja auch nicht in diesen YouTube-Kanal investiert. Die müssen junge Leute kriegen jetzt. Die brauchen dringend, jetzt wo die Wehrpflicht abgeschafft ist, müssen sie neue Rekruten ranbekommen. Und wer will zur Bundeswehr? Ganz offen. Finde ich auch super spannend. Also es ist ist so ein Thema, das sich mir überhaupt nicht erschließt. Gar nicht, also ich glaube, ich habe es ja in Amerika viel erlebt. Ne? Also mein Gastvater, also ich habe da gelebt und ich hatte einen Gastvater, der mich da unter die Fittiche genommen hat, der war im Militär. Und sein Sohn war im Militär, ist dann in Kuwait tatsächlich gefallen. Mhm. Und sein zweiter Sohn, der 10 Jahre jünger war, ist dann auch wieder zu den Marines gegangen, nachdem er schon einen Sohn verloren hatte und selber als Vater sozusagen auch schon im Krieg war. Und da, diese Perspektivlosigkeit zwingt die Leute immer wieder da rein, weil sie halt, du kriegst halt, verdienst echt gut Geld, die bezahlen für den Ausbildungsgrad, die Intelligenz, die du haben musst, um das machen zu können. Die zahlen halt deine komplette College-Ausbildung, was halt in den USA Leute sonst in die Schulden bringt. Und gerade in dem Staat, in dem ich da war, in Arkansas, ist das halt echt krass. Und das ist trotzdem, fast so ein Familiending, ne? Das ist halt so ein ganz Ehre, Patriotismus. Fand ich auch spannend, aber was ich so faszinierend fand, ist, da geht's dann auch, also ich glaube, ich weiß ja nicht, wie das bei Deutschen ist, weil du hast in Deutschland, was Bildung angeht und so weiter, ganz andere Möglichkeiten. Und da geht es weniger um das Thema Verschuldung. Also ist jemand, der zur Bundeswehr geht, ist es dem wirklich bewusst sozusagen, dass er eventuell irgendwo in einem Land landet und da jemanden abknallen muss, der genau in, also genau in derselben Situation war wie er. Also sagen wir mal, da ist jetzt irgendwie ein Krieg in, ne, nicht gegen ISIS oder was auch immer, sondern tatsächlich ein Krieg. Und der hat sich gedacht. Da ist ja auch jemand, der dachte so, ich gehe, keine Ahnung, wir ziehen den Krieg gegen Russland. Gut, und in Russland ist ja auch jemand gewesen, der dachte so, ja, ich gehe jetzt ins Militär. Gut, das passiert in den arabischen Ländern jetzt eher nicht, beziehungsweise ja, in Syrien, ne, da denkt wo keiner, wir aktuell im Krieg sind, ich würde sehr gerne jetzt zum College gehen, ins auf Syrische, kann ich nicht mehr leisten, ich gehe mal dahin, das sind ja nochmal ganz andere Gründe, klar, warum in den Fällen, in denen wir jetzt sind, ist das so, und vielleicht gehen auch viele ins Militär, aber in den USA ist das ja anders. In den USA, da kannst du gut davon ausgehen, dass du tatsächlich auch irgendeinen Krieg gegen irgendwelche Staaten ziehst und nicht nur gegen Terroristen. Also wir sind ein ganz anderes Thema, wir sind völlig abgekommen. Wie immer. Eigentlich wollten wir über die Lochis und Let's Dance reden. Dann kommen wir doch mal darauf kurz zurück. So, ich kann dir nur sagen, ne, es könnte mir nicht egaler sein. Ich gucke diesen ganzen Schrott im Fernsehen seit Jahren nicht mehr. Ich gucke selbst gute Sendungen nicht, weil ich kein Fernsehen habe, aber das meiste mag ich einfach nicht. Let's Dance ist so ein Ding, verstehe ich einfach nicht, habe ich nie verstanden. Ist, glaube ich, für viele eher so, die Männer wollen die hübschen Frauen sehen und die Frauen regen sich darüber auf, dass Tanzpartner XY womöglich, obwohl er verheiratet ist, ja mit seiner hübschen Tanzpartnerin geflirtet hat. So, das ist ja, das füllt ja dann die Tabloid-Magazine über Wochen. Ja, ja. Bei den Lochis frage ich mich, tanzen die dann miteinander? Nein, die werden wahrscheinlich, obwohl die Frage ist, ob sie zu zweit einen Tanzpartner haben, das finde ich spannend. Ja, vielleicht werden sie auch zusammengebunden, mit ein bisschen Glück werden sie sogar durch Genexperimente einfach zusammengeschmolzen. Ja. Ich muss ja sagen, Let's Dance ist ja von all diesen Reality-TV-Shows noch die am wenigsten trashige. Ja. Weil du musst, also du. Da musst du, da zählt können tatsächlich. Und die meisten blamieren sich da tatsächlich nicht. Anders als bei DSDS oder sowas, wo die wirklich bloßgestellt werden, sind das hier Leute. Natürlich sind da manche besser als andere, aber ich habe es auch nicht viel geguckt. Aber ich glaube, dass das ganz oft wirklich auch dann relativ gute Performances sind, die mal, ne, mal besser, mal schlechter sind, aber es ist halt nicht so peinlich wie in vielen anderen dieser Formate. Am Ende, ich will da gar nicht lästern, die Jungs sollen machen, was sie wollen, wenn das ihr großer Traum war, da mal irgendwann zu landen. Aber das ist halt das Ding. Let's Dance ist meiner Meinung nach noch nicht so Ende der Karriere wie Dschungelcamp, aber es ist schon so ein Format, wo du als Promi hingehst, wenn du irgendwo anders kein Geld mehr verdienst. Ja, wobei, das würde ich nicht mal sagen. So, ich glaube, die Influencer, die haben halt, du redest jetzt von Promis, die du typischerweise im Fernsehen kennenlernst, so wie Oliver Pocher, der dann irgendwann Relevanz verliert und dann in so einem Ding dann quasi ausbrennt am Ende seiner Karriere. Die Lochis führen ihre Karriere ja auf einem ganz anderen Schlachtfeld, nämlich A, auf YouTube, B, in dem Musikbusiness. Und das, ich glaube, das läuft für die immer noch wahnsinnig gut. Also, ja, auf jeden Fall besser als je zuvor, glaube ich. Deswegen ist das für die, glaube ich, eher so ein Ding, wie das ja auch viele andere gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Floyd oder Sarraza damals bei der VOG-WM dabei waren. Ja, genau. Wenn mich da jemand angefragt hätte oder beim Destruction Derby, was sie da machen, diese Aber Dena, ja. Genau, wo Dena war, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht, bei Formaten, die ich cool gefunden hätte, hätte ich auch ja gesagt. Es gab diese Volleyball-WM, jetzt war Marcel Skorpion beim Dartspielen. Ja. Klar machst du da mit. Und, Sind aber immer so kleinere, einmalige Dinge, weniger so ein ganzes Format. Ist richtig, aber ProSieben zum Beispiel holt sich diese Leute halt immer ran, weil sie hoffen, durch die Reichweite der YouTuber Fernsehreichweite zu generieren, klar, die jungen Leute wieder zurückzuholen. Dieselbe Intention wird bei RTL da gewesen sein und die Lochis werden sich denken, ach guck, na, neues Publikum, das wir uns vielleicht erschließen. Die ganzen 40-jährigen Hausfrauen. Genau, die werden sich denken, oh, diese beiden Jungs, die haben wahrscheinlich 17 mm Penisse, aber die machen es die ganze Nacht. Sind die schon volljährig? Dürfen wir solche Witze schon machen? Ja, ja. Geil, super. Ja, ja. Gerade wieder um die Klage drumherum gekommen. Knapp gewesen. Ja, das finde ich aber eine ganz spannende Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich dieses, man wird heutzutage, man macht das alles, um berühmt zu werden oder ins Fernsehen zu kommen, um Geld zu verdienen, Instagram, was auch immer. Und das ist Lukas Rieger. Lukas Rieger? Ich kannte den gar nicht. Hab den Namen nur gehört. Vor allen Dingen verwechsel ich den gerne mit Mike Singer. Ich auch, auch ja. Auch so ein Kind, den kenn ich der das irgendwie noch durch besser. Aber Musik quasi groß geworden ist. Lukas Rieger habe ich tatsächlich in der Bravo, die ich ja ab und zu mal hole, einfach um. Weil David Hein da drin war. Genau, in der Hoffnung, vielleicht bin ich ja heute mal wieder drin. Nee, ich hole sie mir ab und zu, um drüber lästern zu können. Das ist tatsächlich so, wenn ich auf einer Fahrt bin mit dem Zug und ich habe gerade kein Magazin, was ich gerade sonst lesen kann, denke ich mir, ach, guckst du mal rein. Und da siehst du den halt immer, aber ich lese mir das nie durch, deswegen habe ich jetzt nur dadurch erfahren, durch ein Video von den großartigen Kollegen von Ultralativ. Mhm. Die Jungs machen ja auch ganz viel über YouTube, fast ausschließlich. Und der Finn, Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. der hat dazu was gemacht, wie Lukas Rieger quasi berühmt werden wollte. Denn der hat, das ist eigentlich absurd, ja, hat, mega absurd. Hat ein Buch rausgebracht. Eine Autobiografie im Alter von 18 Jahren. Genau, und das auch als Hörbuch veröffentlicht. Man hörte vorher schon, dass es wohl so eine schlimme Audioqualität haben soll, ja, weil er keine ganzen Sätze sprechen kann, wie das halt auf YouTube so ist. Du kannst halt den typischen YouTuber nicht am Stück reden lassen und deswegen mussten die wohl zusammengeschnitten werden. Also jetzt mal, jetzt habe ich auch gesagt, das ist auch dieses Ego-Thema und wahrscheinlich würden es die Fangirls dann auch nicht hören. Einen professionellen Sprecher für ein Audiobook zu engagieren, ist halt echt nicht teuer. Ja, ich glaube, die wollten das halt, dass er das selber macht. So, es gab ja auch viele, die bei meinem Buch gesagt haben, ey, ja, würde ich mir eigentlich gern holen, aber kannst du das nicht als Hörbuch rausbringen? Ich glaube, mit deiner erotischen Stimme? Ja, erstmal das, aber ich glaube, ganz viele Leute sind mittlerweile so, dass sie, bevor sie sich hinsetzen und die Zeit nehmen, um zu lesen, zocken sie lieber und hören sich nebenbei an, wie jemand sie vollquatscht. Ja, sonst würden wir auch sonst einen Lester-Blog schreiben. Ja, exakt. Jedenfalls ist dieses Video, und das kann ich euch nur empfehlen, das Buch heißt Der Lukas Rieger Code und das Video von Ultralativ heißt eine Analyse des Lukas Rieger Code. Stellt sich raus, ist es wirklich Code? Es ist tatsächlich Code. Der Junge ist da ehrlich, aber ehrlich auf so eine ungewollte Art und Weise. Ja, ja. Also der verrät da im Grunde alle Mechanismen und Methoden, mit denen er versucht hat, berühmt zu werden. Das ist so erschreckend, dass ihr wirklich das Video von Ultralativ gesehen haben müsst. Also mir war danach richtig schlecht. Hm. Ne? Ich kenne das ja. Wir beide sind ja seit Jahren in dieser YouTube-Welt und sind umgeben von Leuten, denen du ansiehst, sie wollen mit aller Macht berühmt werden. Und dieser Junge hat so Dinge gemacht, wie zum Beispiel sich Bots zu kaufen, um richtig durchzustarten. Gibt das dann auch zu in dem Buch? Ich habe gerade ein Video dazu gemacht, zusammen mit WDR 360, kann ich auch sehr empfehlen. Und die New York Times hat gerade einen riesigen Bericht dazu gemacht, auch sehr viral gegangen, wo jetzt tatsächlich sogar der Generalstaatsanwalt gegen vorgeht, gegen die Leute, die sich da irgendwie Bots gekauft haben, beziehungsweise gegen den Anbieter dieser Bots. Weil es halt dieses Thema Fake-Follower und so weiter so ein Riesenthema ist, weil halt gerade in Bezug mit Werbung es da halt tatsächlich um Betrug gibt und unlauteren Wettbewerb. Und er geht einfach in sein Buch und sagt so, hey, schreib mal Autobiografie, hey, lass doch mal reinschreiben, ey, ich habe übrigens meine ersten Follower alle gekauft, weil ich um jeden Preis berühmt werden wollte. Das Abstruse daran ist ja eher, dass er zuerst sagt, wie das im Video aufgeführt wird, dass er eigentlich aus Liebe zur Musik und aus Liebe zu XY, ne, das, was wir immer sagen, dass junge Kids nicht mehr berühmt oder nicht mehr auf YouTube gehen, um sich selbst auszudrücken oder um Träume zu verwirklichen, die sie hatten, sondern das Einzige, was sie verwirklichen wollen, ist Macht, Geld, Gier nach Ruhm. Und das sagt er dann und zeigt dann auf, naja, und als ich nicht direkt berühmt wurde mit dem, was ich da gemacht habe, habe ich mir erstmal Bots dazu gekauft. Und dann haben die in der Schule aber über mich gelacht und dann sagt er, mehrere dieser Dinge gibt er dazu. Und das ist ein sehr, sehr erschreckendes Bild, was Vor allem, weil die Musik wohl überhaupt gar keine Rolle spielt in dem Buch. Also an keiner Stelle sagt er so, und dann habe ich super viel Zeit investiert in mein Talent, um besser zu werden. Er hat viel Zeit investiert, um berühmt zu werden. Ja, genau. Und deswegen sehe ich auch, wenn du ein Hörbuch aufnimmst und du möchtest selber sprechen, dann investier doch einfach mal die 2-3 Wochen in ein Sprechertraining. Ja. Gibt's richtig gute Das ist ja, wahrscheinlich steht hinter ihm jetzt schon, also ich hatte jetzt nur Bilder von ihm gesehen, dadurch kenne ich ihn nicht genug, aber Bilder von ihm gesehen, wie er vor ausverkauften Bühnen steht, wo die Mädels hochschreien. Ich nehme mal ganz offen an, dass er eine Armada von irgendwelchen PR-Leuten hinter sich hat, die sich auch an ihm bereichern wollen und dann kommen die ja mit den wildesten Ideen. Schreib mal ein Buch, mach mal Merch, mach mal hier, mach mal dies. Und das führt zu diesem Bild, was mittlerweile aber auch Leute von, ne, ich, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich? Ich traue mich ja schon seit Jahren nicht, YouTuber zu sagen. Und ich sage mittlerweile auch, wenn ich Influencer sage, auch jemand, kein gutes Wort, ich hasse das wie die Pest. Ich stand letztes Jahr vor Benedict Cumberbatch. der für Doctor Strange hier nach Berlin gekommen ist. Und Disney hatte einige Leute eingeladen, unter anderem mich, und meinte dann so, ja, du triffst den ja dann. Und ich sagte, nee, werde ich nicht, weil will ich nicht. So, ich möchte, ich habe jahrelang Leute getroffen als Journalist, aber jetzt einfach nur zum Händchen schütteln und zum Instagram-Fotos machen, das was soll das? So, ich habe diesen Starstruck-Moment schon seit Jahren nicht mehr. Ich freue mich über deren Leistung, aber muss jetzt keinen. Weil denen geht es ja nur darum, ey, Influencer XY macht dann schön mit dem Hashtag Dr. Strange und dann sagt er noch, ey, der Film war so gut. So ist es ja immer. Das ist, Spiel XY wird jemandem zugeschickt, dann schreibt er, ach, das Spiel ist so schön, danke nochmal an Capcom. Und es nervt. Es nervt mich einfach wahnsinnig, wie viele einfach naiv, wie sie sind, mitspielen mit den Maschen, die sich da einige, und in den ganzen Büros reiben sich die PR-Leute die Hände, weil sie denken, wieder ein Volltrottel, der unser Produkt schön in die Kamera hält. Und so war es da auch. Und dann wurde ich vorgestellt von Disney und die meinten, so, das ist David Hein, he is an Influencer. Benedict Cumberbatch dreht sich so rein, guckt mich an und sagt, okay, what do you influence? Und ich dachte so, wow, was für ein schöner Gesprächseinstieg ist das eigentlich? Und meinte dann so, nothing. So, und dann haben wir es tatsächlich, nachdem er merkte, dass ich da genauso drüber denke, über diesen Schrott, dann ergab sich erst so ein kleines Gespräch, aber super unangenehm. Ja, ich finde das Wort Influencer ganz schlimm, weil ich sage auch viel lieber so Content Creator oder sowas. Ja, weil, ich sage mal Videoproduzent, wenn man mich fragt. Ja, so. Dieses Thema Influencer kommt eigentlich aus dem Marketingbereich, die halt damit sozusagen bei irgendwelchen Unternehmen gesagt haben, hey, guck mal, der Influencer, Leute, der ist wichtig. Ja. Und inzwischen haben das alle für sich so adaptiert und darum geht es ja gar nicht. Darum sollte es nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, dass Leute beeinflusst werden. Natürlich ist das immer ein Beigeschmack und deswegen sollte man auch mit seiner Verantwortung irgendwie gut umgehen, ne? Und nicht irgendwie irgendwelchen Scheiß machen, so wie Logan Paul, und dann beeinflusst man die Leute vielleicht negativ, aber gleichzeitig, ich finde, es beschreibt das, worum es eigentlich geht, nicht so schön, außer bei Lukas Rieger, der ist wirklich Influencer, weil das ist nämlich auch alles, was er tun wollte. Das ist halt, das für mich wahnsinnig frustriert, manchmal auch selber, ne? Also, weil wir beide ja zu denen gehören, die sich auf der einen Seite Gedanken machen, auf der anderen Seite ein bisschen Mühe geben und dann aber immer darauf verzichtet haben, auf irgendwelche unlauteren Mittel. Und ich denke mir immer wieder, es wäre so einfach. So, diese Tage ist mein Rechner kaputt gegangen. Platte weg, alle Daten weg. Ich dachte so, Panik. So, ich wollte ja schon längst mein Video rausgebracht haben zu den Spielen des Jahres. Mhm. Und nun bin ich auch jemand, der relativ unkommunikativ diesbezüglich auf Twitter ist. Da hätte ein Unge oder schon drei neue Tweets rausgehauen oder Konkrafter. Und hab dann gedacht, so wie einfach es eigentlich wäre, als YouTuber, weil jeder andere hätte Folgendes gemacht: Kamera raus, zeigen so, ey Leute, traurig, meine Daten sind weg, ne? Hätten da so ein 14-Minuten-Vlog draus gemacht, wie sie vielleicht noch zur Reparaturstation gefahren wären. Und dann wäre das Video da gewesen. Ich hätte nicht mal mehr als 4 Schnitte setzen und müssen. Und am nächsten Tag hätten Asus, Acer und HP alle ein Paket abgeliefert, weil irgendeiner in der PR-Abteilung es gesehen hat und gedacht hat, das können wir nutzen. Es ist so einfach und in der Größe, in der wir beide uns schon befinden, wir könnten so viel Geld machen. Selbst, wir sagen das ja immer auch, LeFloid ist das beste Beispiel, was der an Kohle scheffeln könnte, der hat einfach du brauchst so eine angeborene Ekelhaftigkeit. So dafür stellen dann manche Leute Manager ein, die mitbringen. Wahrscheinlich ist es so. es ist tatsächlich so, wir haben das ja in diesem WDR-Video gemacht, dass tatsächlich der 1Live-Moderator, den wir da mit dabei hatten, der hat ja so ein Experiment gemacht und hat für paar hundert Euro 3.000 Euro angeboten bekommen mit 20.000 Followern. Einfach nur, weil er halt die Eier in der Hose hatte, sozusagen in diesem fiktiven Experiment, Leute proaktiv anzuschreiben. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen in dem Podcast. Hatten wir schon mal gesagt, ja. Aber es ist halt, ich kann mich nur wiederholen, es ist wahnsinnig frustrierend. Ich finde es auch wahnsinnig frustrierend, wie diese Entwicklung, wie weit sie gekommen ist, dass du einfach nur noch groß werden willst. Und Tanzverbot hat in seinen aktuellen Videos, hat er sich ja ein neues Videoding, er hat ja nie mehr gemacht, als vor einer weißen Wand zu sitzen. Jetzt sitzt er vor einer schwarzen. Wisst ihr, was hinter ihm hängt? Der Playbutton. Ah, der Playbutton. Ach, der, geil. Der Playbutton für 100.000 Abonnenten sitzt. Auch er ist sicherlich stolz darauf. Ich verstehe zwar nicht, wie man stolz darauf sein kann, dass die Hälfte der Leute anfangs aus Hatern bestanden hat. Und man erreicht so eine Größe ja nicht mit etwas, was man geleistet hat. Also, es ist halt Lukas Rieger wird sich wahrscheinlich auch niemals umdrehen und sagen, nachts und schlecht schlafen und sagen so, boah, was habe ich da gemacht? Ne? Naja. In dem Video von Ultralativ ist auch das größte Problem von Finn, dass er sagt, dass ihm völlig diese Reflexion und Reue fehlt bei Lukas. Ja, ja, man merkt, dass ihm überhaupt nicht bewusst ist, warum er eventuell das, was er sagt, nicht sagen sollte. Genau, und auch warum das auch ein wahnsinnig schlechtes Bild, ne? Code ist ja so ein Ding. Es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist der Energiecode für Leute, die mehr Kraft haben wollen über den Tag und so. Der Lukas Rieger Code ist quasi wie so ein Leitbild für eine neue, nachwachsende Zielgruppe an jungen Influencern, die jetzt genau wissen, wie sie es zu machen haben, nämlich bescheißen, nämlich durch Gier irgendwie versuchen aufzufallen, statt irgendeine Form von Talent mitzubringen. Das ist natürlich auch für alle anderen, unter anderem auch uns, einfach nur wahnsinnig rufschädigend. Und ich finde das mega frustrierend. Ich habe deswegen YouTube mittlerweile fast den Rücken gekehrt, weil wahrscheinlich ist es im Musikbusiness und im Fernsehen genauso. Aber da fällt es, im Musikbusiness fällt es noch nicht so sehr auf, weil da musst du halt immer noch Talent haben im Fernsehen. Da gibt es auch eine Menge, also jetzt gerade ich habe mal angeguckt, wer beim Dschungelcamp so dabei ist. Da sind eine Menge Leute, deren Job ist, im Dschungelcamp dabei zu sein. Das und anderen richtig, Sendungen, die so sind. Das sind diese Sternchen, die durchgereicht werden. Also du hast in den Sendungen halt Moderatoren. Wenn du nicht moderieren kannst, wenn du keinen gewissen Charme hast, dann bist du halt auch scheiße und dann guckt deine Sendung nicht. Wenn du ein schlechter Komiker bist, dann läuft deine Comedy-Sendung nicht. Wobei es gibt ja genügend, die, wo ich den Humor auch mit der Lupe suchen muss. Und das funktioniert trotzdem. Ja. Luke Mockridge ist so ein sehr schönes Beispiel für jemanden, ne, ich finde den sympathisch, den Typen. Ich verstehe seinen Humor gar nicht, aber er ist halt massenwirksam wie Sau. Also es ist aber, so war ja Mario Barth auch schon. Das will ich gar nicht absprechen. Manchmal versteht man es auch einfach nicht, aber das, was da auf YouTube los ist, diese neu heranwachsenden Leute, die nichts können. Lisa und Lena sind ja genauso. Mund bewegen zu irgendwas. Die Lochis haben ja wenigstens am Anfang, die haben hochwertige Sachen gedreht, natürlich irgendwie mit Hilfe. Bei denen ist noch zumindest ein Ansatz zu spüren davon, dass sie was können. Aber ja, so ist es. Ja, absolut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Und zwar, David, wusstest du schon, wir sind E-Gamer? Nee, ist mir neu. Ja, hast du denn diese Information? Habe ich gesehen bei Sat.1. Die waren auf der DreamHack. Für alle, die das nicht wissen, das ist eine der größten LAN-Partys der Welt. Die gibt es unter anderem auch in Leipzig. Und die hat jetzt da stattgefunden. Und da hat Sat.1 sich gedacht, vom Frühstücksfernsehen, die haben gedacht, hey, E-Sport, da gehen wir mal hin und machen mit den E-Sportlern so richtigen Sport. Weil das sind ja alles fette, stinkende Säcke. Mhm. Und das ist bestimmt voll lustig, wenn wir die dann vorführen beim Yoga. Ja. So sieht es zumindest aus, wenn man sich den Beitrag anguckt. Also es fühlt sich so an, als wäre das die Intention gewesen. Der Grund, warum wir das Thema hier aufgreifen, ist, dass er bei Twitter, ich würde sagen, nicht explodiert ist, aber er ist einmal rumgegangen und es gab mehrere Stellen, die sich aufgeregt haben. Ich habe es unter anderem in einem Tweet gesehen von XMG, ist ein Hardware-Hersteller, soweit ich weiß. Die könntest du doch mal anschreiben, ob sie dir einen PC schicken. Genau, XMG, falls ihr das hier hört, euer Tweet war nicht sehr reflektiert, aber ich brauche einen PC. die haben getweetet, hier cringeworthy und schlecht recherchiert. Das mit dem schlecht recherchiert kann man tatsächlich so stehen lassen, aber so richtig habe ich den Aufreger nicht verstanden. Nee. Denn was im Einspieler passiert, ist noch halbwegs harmlos, wenn man das vergleicht so mit vor ein paar Jahren. Du wirst es vielleicht nicht mehr wissen, aber nur doch, ich habe das doch mitbekommen. RTL, damals auf der Gamescom. Aber erzähl vielleicht erstmal, was man in dem Beitrag so sieht. Also in dem Beitrag, man merkt schon, dass sie ab und zu wird halt schon noch so den vereinzelten Dicken, den sie da gefunden haben, draufgeschnitten. Genau. Und es gibt zum Beispiel, man sieht, dass sie unter anderem mit jemandem trainiert haben. Sie schicken eine junge, hübsche Moderatorin, sehr schlank, sehr sportlich, gleich in Sportklamotten hin und die soll dann Sport machen. Mit Gamern, weil die ja anscheinend keinen Sport machen und nicht rauskommen. Und sie trainieren tatsächlich mit ein paar Leuten, die echt fit sind und haben natürlich den anscheinend dann nicht reingeschnitten, trainieren aber dann auch mit anderen und haben jetzt niemanden reingeschnitten, der in irgendeiner Form halt eben keinen Bock drauf hatte oder der irgendwie physisch nicht dazu in der Lage war, sondern das waren alles Leute. Also einer, den sie fragen, der meint so, ja, ich laufe auch gerne, das ist der Sport, den ich mache. Den anderen, den sie gefragt haben, ist wohl auch selber YouTuber, hat sofort gesagt, ja, mache ich mit, finde ich cool. Mhm. Und dann machen die gemeinsam Sport und eigentlich wurde da niemand bloßgestellt. Ich glaube, was der Aufreger ist, dass die Intention dahinter so ein bisschen so wirkt wie die Beiträge von früher, wo sie halt gesagt haben, so, hey, wir machen uns drüber lustig. Und die Anmod und die Art und Weise, wie die Moderatorin und auch der Offsprecher darüber redet, ist ja lustig, weil sie sagen zum Beispiel die ganze Zeit statt E-Sportler, E-Gamer. Ja, ja. Welches Game ist denn bitte nicht E? du sagtest es vorhin richtig, es wirkt so ein bisschen wie Aaron Droschke, der halt auf eine Pumpermesse fährt und dann einen Intelligenzquotienten-Test da macht. Ne? Ja. Das ist halt, was willst du da auch anderes erwarten? Auch da ist es natürlich nicht immer so, dass alle blöde sind, aber das schneidet er natürlich dann auch nicht rein, weil es wäre weniger lustig. Ja, genau. Und in dem Fall haben sie eben nicht Leute bloßgestellt und nur die Dicken reingeschnitten, sondern sie haben es, und deswegen finde ich, ist es weniger ein Aufreger, es ist mehr, es zeigt immer noch diese konservative Denke, aber denk doch mal drüber nach, wer das Frühstücksfernsehen guckt. Exakt, ja. Hen of Blood hatte das heute Morgen auch getwittert, der meinte, dass er kann den Aufreger nicht verstehen, das ist Fernsehen für 50-Jährige. Ja. Natürlich verstehen die das nicht. Auch ich habe in den letzten Wochen tatsächlich mit dem Fernsehen eng zusammengearbeitet und die planten in der Abteilung, in der ich bin, einen für ProSieben einen großen E-Sport-Beitrag und alle anwesenden Redakteure hatten keine Ahnung von der Materie, nichts. Und verstehen das auch nicht. Also das ist wirklich so, dass da völliges Unverständnis dafür steht. Da ist dieses typische Ding, warum heißt das Sport? Ne, dann musst du dann wirklich so mit alten Argumenten ankommen, wie Schach ist übrigens auch Sport. Ja, ja. Ne? Und das versteht nicht jeder. Ich muss auch immer wieder sagen, auch ich verstehe E-Gaming nicht. Ja? E-Gaming? Ich habe auch häufig bei E-Sport das Ding, so dass ich mir denke, wie schaffen die das zum Beispiel, dass diese riesigen Gelder da mittlerweile zusammenkommen und ja, ja. Wie schafft das vor allen Dingen jemand so die League of Legends Profis drüben, die sind ja zum Teil 16 Stunden am Tag am Trainieren, jeden Tag. Ja. Die haben da richtige Lager, gerade in den asiatischen Regionen. Und das persönlich verstehe ich auch nicht so. Ich bin ja jemand, der aber generell nie Multiplayer zockt, sondern immer nur kleine Spiele, die Singleplayer-Erfahrungen bieten. Deswegen ist es das Einzige. Aber dadurch, dass ich mich mit Spielen auskenne, verstehe ich die Faszination dahinter. Die Dreamhack, wir waren ja einmal da, ist auch so ein Ding, würde ich nie wieder hinfahren, ist für mich völlig fremdes Land, weil LAN-Partys, das fand ich das letzte Mal mit 12 cool. Ich finde das bei Loot für die Welt immer noch ganz schön. Das ist immer so ein netter Flair, irgendwie mit Freunden zusammen im selben Raum zu sein. Und ich kann andere Leute ja nicht leiden. Deswegen wirklich auch beim Zocken geht mir jeder auf den Sack, der mehr ist als ich. So, deswegen, die Dreamhack habe ich nicht verstanden, weil das für mich auch wieder so ein Ding ist, da hast du da deine Werbebühnen, dann stellen die sich da 4 Influencer rauf, das sind meistens Twitch-Streamer. Ja auch und so, ja. Genau, Twitch-Streamer, die schreien dann die Leute an vor der Bühne. Und dann hast du hinten die große LAN-Area. Ist für mich auch nicht klar, warum es diese Messe für diese Veranstaltung gibt. Das ist so tatsächlich noch eher so als Treffen für Leute, die sich gern sehen wollen. Aber wie gesagt, die Intention dahinter, die kann man in Frage stellen. Aber einen Aufreger verstehe ich da jetzt nicht. Nee, also ich glaube auch, das kann auch. Ich muss sagen, ich verstehe E-Sport mehr. Ich mag ja auch sehr gerne so kompetitive Spiele, spiele die auch sehr gerne. Aber ich merke bei mir selbst auch, wenn ich mal, also jetzt zwischen mit Kind und so weiter passiert das ja auch gar nicht mehr so oft, aber wenn ich mal wirklich ein Spiel den ganzen Tag lang zocke, so, weil ich halt irgendwie ein neuer Release oder was auch immer, das macht auch irgendwann, ist dann immer dieser Level, wo es dann keinen Spaß mehr macht, weil es halt schon irgendwie echt auch anstrengend ist teilweise, je nachdem, was du spielst und gerade so im Multiplayer-Spiel ist es ja auch echt, also mental auch fördern und körperlich fördern, wenn du da in deinem Stuhl sitzt im dunklen Raum von einem Bildschirm und auch was so die Maushand angeht und so weiter, tut es dann irgendwann weh, wenn du die ganze Zeit so panisch irgendwo draufklickst. Deswegen ist es, glaube ich, ein Sport von der Intensität des Ganzen her, weil um irgendwie Profi, keine Ahnung, irgendwas anderes zu werden, wie Runner oder Baseball oder Fußballspieler weiter, musst du halt auch den ganzen Tag Fußball spielen, was sicherlich auch nicht so viel Spaß macht, wie jemand, der einfach mal einmal in der Woche mit seinen Freunden auf den Bolzplatz geht. Ja, ja. Irgendwann ist es ein Job und es ist ja auch physisch und mental anstrengend. Genau, deswegen, und ich glaube, irgendwann hast du einfach auch nicht mehr, deswegen hören die ja zum Teil auch sehr jung auf, weil sie einfach gar nicht mehr die Konzentrationsfähigkeiten dazu haben und das halt auch sehr, sehr auslaugend sein kann. Wie gesagt, viel mehr wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir dazu sagen können. Reißt euch mal am Riemen, XMG. Nee, ja. Also ich verstehe diesen Beißreflex, der kommt aber aus einer Zeit, wo das noch sehr viel häufiger, diese typische Killerspieldebatte, wir alle kennen ja. Vielleicht noch diesen RTL-Beitrag, den wir bei Giga damals ja auch aufs Korn genommen hatten. Oder diese ganzen Fabian Sigismund versus Regine Pfeiffer. Und genau, das ist halt diese typische ja. Killerspielnummer gewesen. Das gefühlt hat das stark nachgelassen, ja. bis das ist gar nicht mehr passiert. Ich glaube auch einfach, dass sich das Fernsehen mehr und mehr reflektierter damit auseinandersetzt, weil sie halt auch sehen, dass sich da fast so eine eigene Gesellschaft geboten. Ja. Ne? Gerade YouTube ist so ein Ding, die meisten davon sind halt Gamer, die zu den ganz großen Erfolgreichen gehören, eben auch ein Gronkh. Deswegen sich die Fernsehsender immer mehr mit dem Thema Games auseinandersetzen müssen und auch gar nicht mehr erlauben können zu sagen, das ist alles scheiße, das macht alles zu Killern, weil sie wissen, die Zielgruppen, die ihnen da gerade wegsterben, wie die fliegen, die sind halt bei den Leuten, die sie vorher vertrieben haben auf YouTube, die da halt sich sehr viel ernster genommen werden unter ihresgleichen. Und jetzt versuchen sie mit aller Macht die Leute zurückzuholen, indem sie halt den Marcel Skorpion, der Zocker ist, in ihre ProSieben-Sendung. Und trotzdem gibt es kein Gaming-Format mehr im Fernsehen, seitdem Nerdscope nicht mehr auf 1plus läuft. Wir sind das letzte existierende Gaming-Format im Fernsehen aktuell. Aber glaub mir, es ist absolut unverständlich, warum das im das haben ja die Jungs von Game 2 oder Game 1 immer wieder gesagt, dass sie nicht verstehen konnten, warum Giga damals auf dem Nischenkanal gelaufen ist, warum jede TV-Sendung, die mit Games zu tun hatte, im Laufe der Jahre eingegangen ist. Ich habe mal ein Video, als Game One eingestellt wurde, habe ich mal ein Video dazu gemacht, zu Gaming-Sendungen im Fernsehen und habe mal über die Jahre geguckt. Es gab A, nicht viele und B, hatten sie nie eine lange Lebenszeit. Das ist völlig unverständlich und Etienne hatte mal bei einem Interview zu mir gesagt, dass er total frustriert ist, dass das Let's Playen, dass ja im Grunde das wäre, was sie bei Giga Games früher gemacht haben, womit dann Jahre später ein Gronkh wahnsinnig erfolgreich ist. Und jetzt, sie haben damit angefangen und jetzt laufen sie dem quasi hinterher. Ja, ja. Und wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, also E-Sport, teilweise, die haben ja wirklich auch Millionen Zuschauerzahlen, die man im Radio gibt es jetzt, hier in Berlin gibt es jetzt bei, ich glaube, was ist das, KISS FM oder so, die haben mittlerweile einen eigenen E-Sport-Ding. Ich glaube, Energy hat das mit Mr. Trashback, mit diesem YouTube-Format auch. Genau, im Fernsehen, ich glaube, Sport 1 macht auch League of Legends-Zeug. Also, und die Sportsender nehmen das halt jetzt gerade. Die machen dazu. Und Arte hat dieses Art of Gaming, was natürlich das ist tatsächlich so ein Gaming-Format, das ist auch gerade für den Grimme-Preis nominiert. Das ist natürlich so eine andere Art des Gaming-Formats, da geht es mehr um halt die Kunst. Kino, aber Kino funktioniert auch nicht. Kinoformate sind immer so ein Häppchen nebenbei gewesen, aber Cinema, TV, wie sie alle heißen, ist es immer eingegangen. Weshalb gibt es dieses Steven Gätchen-Ding noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber eher nicht. Aber das ist ja alles immer unter ferner Liefen so weggeschenkt worden. Warum die Leute das im Fernsehen nicht annehmen, ist mir ein absolutes Rätsel. Mhm. Aber glaube ich, da haben sie schon ganz andere den Kopf zerbrochen. Wie gesagt, es könnte aber sein, dass das mehr und mehr kommt, weil sie halt die junge Zielgruppe zurückgeht. Und das wäre ein Grund, in 10 Jahren vielleicht, für uns zu sagen, wir machen Nerdscope, wobei Nerdscope werden wir es dann wohl eher nicht nennen. Wie ist denn die Rechtslage da eigentlich? Wer hat denn jetzt die Rechte da? Die Rechte hat Flo. Genau. Gut, dann müssten wir es anders nennen, aber wir können ja sowas Ähnliches vielleicht. Wer auch immer uns zuhört, liebe Fernsehsender, wir haben zwar über euch alle jetzt gelästert, aber das heißt nicht, dass wir trotzdem uns nicht für euch prostituieren würden. Kommt vorbei, gebt uns viel Geld, wir machen eine Gaming-Sendung. Und XMG, vielleicht wollt ihr sponsern. Geil. Mit ganz vielen PCs. Gast in der ersten Sendung, Case Freak. Ja. Der immer noch hier, warum ist er immer noch nicht da? Übrigens, wir haben eine Einladung bekommen. Was? Von der Tomek. Kennst du diese Audio-News-Kanal? Ja, der wollte auch zu uns in die Sendung kommen, also in diesen Podcast, und mit uns über Newstime lästern. Was? Echt? Ja, hat er mir geschrieben auf Twitter, glaube ich, oder Instagram oder so. Den Tommy kenne ich ja, der ist quasi also die Jungs sind wirklich das, was man sagt, kann man, ne? Newstime sagt ja immer von sich, er wäre Journalist, wobei er jetzt ja nicht mehr. Ja. Aber die machen das, gehen da sehr journalistisch und das, ran. Obwohl die halt die super jung sind alle, ne? Genau, ja. Der Tomek hat tatsächlich in der Verhandlung von ApoRed als einziger mit drin gesessen und hat da live rausgetwittert. Also das ist halt wirklich das ist noch dieser. Auf die Idee erstmal zu kommen und es dann auch umzusetzen und so. Ja, aber das ist wirklich so dieser Journalismus, wie er sein muss, wie du, wie du ihn auf YouTube gar nicht mehr hast. Und das finde ich auch echt klasse. Ich bin den Jungs irgendwann mal entfolgt in dieser Phase, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt mit gar nichts Negativem mehr beschäftigen, weil das ja gerade die sind, die halt eben diese Sachen immer retweeten von, was hat Leon Mascher wieder als nächstes gemacht. Ich habe da wirklich diese Phase gehabt, wo ich dachte, okay, ich kann das alles nicht mehr hören. Der kann gerne vorbeikommen, der Tomic, wenn er mal in Berlin ist. Der hat jetzt den Kanal abgegeben, hast du das mitbekommen? Er hat jetzt einen festen Job angenommen, weil er sich nicht finanzieren konnte durch den Kanal, hat den jetzt einem anderen gegeben, der wahrscheinlich noch Schüler ist oder so. Ah, so die Zeit hat, das zu machen, okay. Aber über Herrn Newstime lästern, da sind wir, bist du hier genau an der richtigen Stelle. Komm vorbei, wir lästern über Herrn Newstime. Genau. Wenn du mal in Berlin bist, sag Bescheid. Weißt du, warum man über den super lästern kann? Das ist nämlich ein Thema, was wir jetzt noch mal ganz kurz einwerfen können. Diese Woche gab es wieder so ein typisches Ding, wo alle bei euch jetzt sagen werden, oh Gott, was ist das? Ne? Tanzverbot hat einen neuen Beef. Ja, was für eine Überraschung. Und zwar diesmal mit Unge und Mimi. Ich habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Aber Herr Newstime hat schon drei Sonderfolgen dazu wiedergebracht. So ein kleiner Junge, der so an der Straße, Sonderausgabe! Ja, macht er ja auch nicht. So. Ja. Und auf Twitter hatte ich jetzt ein paar Beiträge gelesen, wo wirklich Leute, wo Leute mehrfach schreiben, dass sie es nicht mehr sehen können, dass diese gierigen Geier sich dann darauf stürzen und die News-YouTuber jetzt wegen einer Nichtigkeit. Also das ist so der letzte Tropfen auf den heißen Stein, habe ich das Gefühl. Weil ich finde, das schwingt so ein bisschen um. Du hast das neulich jetzt schon zu der Heider gesagt, dass du quasi, dass es dir auch irgendwie lästig ist, wenn dann immer wieder nur rumgehackt ist. Ich habe heute mit Da hast du mich falsch verstanden. Das kam ja auch bei ihm irgendwie falsch an auf Twitter. Sag's doch mal, wie du es eigentlich meintest. Aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Also irgendwann wird es einem so ein bisschen satt. Das ist ja auch der Grund, warum du zum Beispiel der Tomic entfolgt bist, weil du halt irgendwie das nicht mehr sehen wolltest, die ganze Zeit irgendwie so ein. Ich mag den Haider dafür, das, was er macht, aber hatte dann irgendwann eben, genau wie ich sagte, in dieser Phase, wo ich einfach mich damit nicht mehr beschäftigen wollte. Und Haider halt jede Woche hat ja auch ein paar andere Sachen gemacht, die ich immer am besten fand, wenn er zum Beispiel über Sextoy-Werbung gesprochen hat, weil sie eben nicht nur über die YouTuber ging. Ja. Das habe ich gerne geguckt, aber viel zu viel war davon dann eben über die Leute, die ich einfach aus meinem Blickfeld verschwinden lassen wollte. Deswegen habe ich ihn nicht mehr geschaut. Also sollte nicht so klingen, als wenn, weil der macht das schon sehr gut. Nein, die sind super Typ und auch toll recherchiert. Klängern ja genauso. Ne? Klängern versucht das ja eben auch noch mit einem doppelten Blick irgendwie zu hinterfragen und das finde ich dann wiederum sehr gut. Ich habe ja auch viele Videos in die Richtung schon gemacht und ich habe neulich gerade heute mit Klängern gedreht an einem Format, das er jetzt neu macht, das halt nicht mehr so in die Richtung geht, nur über andere Leute zu reden, sondern mehr eigene Inhalte zu produzieren. Und er meinte es aus demselben Grund, weil er halt meinte, irgendwann ist es einem halt auch satt die ganze Zeit, nur über irgendwelche Leute. Und dann auch Leute nur als sehr bekannt zu sein, der immer nur mault und meckert. Genau, also auch für Kooperationen und fürs Wachstum irgendwann auch schädlich. Und deswegen, also ich finde das so so spannend. Gefühlt schwingt das gerade so ein bisschen um. Also es gab so eine Zeit, so letztes Jahr, vor zwei Jahren, wo dieses Drama-Thema so ganz hoch war. Wer hat jetzt mit wem Beef? Was ist gerade los? Also wo diese Szene so ein bisschen erwachsener geworden ist und dann halt jedes Drama irgendwie sozusagen alle krass durchgerüttelt hat. Und jetzt sind wir so an einem Punkt, wo man halt solche Leute hat. Hatten wir in einer Folge vor zwei Folgen, wo über Sunny Loops meinte, keiner darf über mich lästern. Warum hört doch nicht alle auf mit dem Lästern? Und Kuchen und Tanzverbot sich angegangen sind. Genau. Und jetzt ist so ein Punkt, wo dieses, also was ich immer noch ganz wichtig finde, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ist dieses, wenn ganz große Themen kommen, irgendwelche Betrugsfälle oder sowas wie Lukas Rieger jetzt, der halt wirklich ein Buch rausbringt, das junge Menschen dazu anregen soll, sich Bots zu kaufen und eine Fake-Karriere aufzubauen, nur um zu berühmt zu werden, dann finde ich es das absolut ein Video wert. Aber dieses Day-to-Day, jetzt hat der schon wieder gesagt, dass der und der blöd ist und dann hat der darauf ein Statement-Video gemacht und in dem Statement-Video hat er aber den und den beleidigt und jetzt ist der sauer und hat getweetet. Ja, krass. Ja. Interessiert einen inzwischen gefühlt irgendwie überhaupt nicht mehr. Und ich finde es so, wenn du dich dann daran bereicherst, weil du im Grunde nur darauf wartest, dass sowas passiert. Wie gesagt, bei Herrn Newstime war es ja früher so, der hat ja auch mal andere Sachen gemacht. Ja. Es passiert überhaupt nicht mehr. Du hast so hier und da mal, wenn es sich ergibt, nochmal irgendwie eine News, die weg von Streit und Beef geht, aber der wenn es eben um Streit geht, dann ist steht wie jetzt Mimi gegen Tanzverbot der Streit, danach noch die Antwort und es nervt einfach nur noch. Und ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht, aber gefühlt sind selbst die Leute, die davon, du sagst es ja selber von Klänge an, haben die Schnauze voll. Hand of Blood auch neulich mal getweetet, er meinte, früher hat er sich da noch deutlich mehr engagiert, mittlerweile macht es für ihn auch gar keinen Sinn mehr, immer alles vorzuführen, immer alles zu tweeten und so. Man versucht dann natürlich, so ist es bei mir ja auch, seine Stimme nicht komplett zu verlieren, aber ich habe ja auch aufgehört bei Twitter, da jeden immer direkt anzugehen. Weil du dir dann eben wirklich wie der Opi vorkommst, der mit 70 da am Spielplatz sitzt, runterschreit, warum die Kinder jetzt wieder so laut sind. Aber auf der anderen Seite sage ich auch mal wieder, es ist schon wichtig, was zu sagen. Aber ja, auf jeden Fall. Bei den News-YouTubern gibt es ja nicht meine eigene Meinung ganz häufig. Das ist dann ein Wiedercoin dessen, was du eh schon vielleicht nicht mitbekommen hast. Und ach, kotzt mich das an. Ja, deswegen schätze ich eigentlich so Ultralativ und Haider und Klängern und auch die Videos, die du oder die ich dazu schon gemacht habe in der Vergangenheit, eigentlich sehr. Die das Ganze in eine Perspektive rücken, vielleicht auch noch ein größeres Oberthema finden. Ich hatte damals ganz viel gehört, dass Leute sagten, ey, sie finden das voll gut, dass meine Bestandsaufnahme nicht so ein Durchbeleidigen ist. Mhm. Das ist nicht so ein Katja Kasewitz, die doofe Kuh, wie du es ja damals auch häufig kanntest, sondern ich habe da ganz bewusst einen speziellen Ton gewählt, der zwar manchmal auch ein bisschen übermäßig sarkastisch wurde, aber ich wollte da gar nicht beleidigend werden, weil dann A, nimmt dich keiner mehr ernst, wenn du beleidigst, und B, geht das auch an der Sache vorbei. Also ich glaube, das war ja eher so, das ganze Bild von YouTube und dieser Startseite war so eine Katastrophe, dass ich bin jetzt tatsächlich im Überlegen, gerade wieder ein Video zu machen, weil mich das wahnsinnig ankotzt. Ich habe letztes Jahr ein Video lange geplant, was ich mit Simplicissimus zusammen machen wollte. Es geht um den Content der anderen. Weil so Sachen wie Made My Day, die mit gestohlenen Inhalten große Kasse machen, das ist gefühlt eine ganze Mafia, die dahinter steckt. Die Simplicissimus-Jungs haben da auch viel aufgedeckt. Ich werde da wahrscheinlich in den nächsten Wochen mich ransetzen, da was zu machen, weil es mich ankotzt, auf die Startseite zu gehen und zu sehen, dass ConCrafter wieder ein Ich-reagiere-auf-Video gemacht hat. Ja, ja. Da passiert nichts, keine Eigenleistung mehr. Der einzige Schritt, den er noch macht, der wirklich von ihm kommt, ist, die Kamera anzumachen und das Licht einzuschalten. Und das ist es gewesen. Ja, ich meine, diese ganze React-Szene, ist halt jetzt, reagiert man nicht mehr auf andere Videos, weil da kriegt man Copyright-Strike, also reagiert man lieber auf Instagram-Profile und Twitter-Profile und was auch immer, das ist halt so das neue Ding. Ja, also ich meine, ein Unge und ein Mimi setzen sich ja wenigstens dann noch mit der Sache auseinander und geben irgendwie noch eine Message draußen. Ja, das die haben ja wenigstens einen Standpunkt und vertreten den. Aber wenn ich dann nur einen sehe, der irgendwelche Grimassen zu diesem Schrott macht, das ist so ein Müll, dass ich einfach kotzen möchte. Und da versuche ich dann auch nicht aber zu sagen, ConCrafter, du Arschloch, sondern halt eben zu gucken, dass ich da mal das große Breite mache. Das machen zu wenige, finde ich. Finde ich auch. Also ich glaube, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ist dieses, der Druck des Contents. Also ich glaube, es ist also dieser Content aus anderen Content zu machen, kommt vor allem auf der einen Seite natürlich aus Kreativlosigkeit und Talentlosigkeit und was auch immer und dem Drang, einfach nur Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Und drei Videos pro Woche rauszudrücken. Aber das ist gleichzeitig auch wieder dieser vom, in Anführungszeichen, dem System geschaffenen Druck, dass du halt durch den Algorithmus und so weiter und dadurch, dass Leute halt irgendwie auf die Art und Weise am besten Geld verdienen, wenn sie das irgendwann mal zu ihrem Job gemacht haben, halt so sich supporten, indem sie halt, wenn ihnen nichts einfällt, halt trotzdem irgendwie ein Video machen müssen. Dann ist natürlich am leichtesten, irgendwie Content zu machen, als Content, den man sich selber nicht ausdenken muss. Aber das ist trotzdem was Schlechtes. Also ich finde, da kann man trotzdem, aber ich finde, das ist so ein Aspekt, den man wie ist es für dich? Also tatsächlich, ich hatte ja diesen Schritt tatsächlich mal. Übliches Ding ist ja, dass Leute dann sagen, naja, du bist ja nur neidisch, weil es bei dir eben nicht so ist. Nun hatte ich ja diesen raketenhaften Aufstieg damals und habe dann ab einem bestimmten Punkt mich dagegen entschlossen. Deswegen kann man mir gar nicht sagen, dass es Neid ist, sondern ich habe einfach für mich gesagt, das will ich so nicht. Ja. Du hast es ja von Anfang an auch ganz anders gemacht. Du bist ja nie so gewesen. Du hast zwar schon von den Titeln und Thumbnails ab und zu mal versucht, das zu machen, aber hast ja nie irgendwie gedacht, so, ich mach's jetzt, ich mach's mir einfach, mach irgendwie eine Explosion in den Hintergrund und mache Müll-Content. Warum nicht? Oder wieso hatte ich die Motivation da überhaupt nie verlassen, trotzdem weiterzumachen? Weil ich von Anfang an, ich glaube, es liegt vor allem an dem Einstieg, in die Branche hatte. Ich habe halt von Anfang an hinter den Kulissen gearbeitet und nicht nur vor der Kamera. Und deswegen war das vor der Kamera auch eigentlich immer mehr ein, hey, ich finde das eigentlich auch ganz lustig, das mal vor der Kamera zu machen und nicht ein, ich muss das jetzt machen, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und ich stehe immer wieder an dem Punkt, jetzt 2018, also jetzt am Ende letzten Jahres habe ich mir überlegt, so was möchte ich für 2018 gerne machen, jetzt ohne Nerdscope und an diese ganzen Projekte, die im letzten Jahr halt sehr viel Zeit gefressen haben. Und für mich war eigentlich eine Sache, die ich für mich entschieden habe, ist, ich möchte halt mehr Inhalte schaffen. Also eine davon ist jetzt der Podcast. Ein anderes Thema ist, noch was anderes im Gaming-Bereich zu machen oder halt auch auf meinem Kanal mehr Videos zu machen, regelmäßig. Weil ich halt immer im Hinterkopf auch dieses habe, so hey, also ich habe Ideen und ich setze sie oft nicht um, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Aber ich habe gleichzeitig auch nicht genug Themen, die mir meinem persönlichen Anspruch genügen, um jetzt wirklich jeden Tag das zu machen, zumindest ohne Funding. Ich glaube, es wäre möglich, und deswegen habe ich auch schon versucht, zum Beispiel bei Funk Sachen zu platzieren für meinen Kanal. Ich glaube, es ist möglich, wenn du ein Team um dich rum hast. Haben wir bei Nerdscope ja auch geschafft. Du brauchst dann trotzdem immer wieder Pausen, haben wir auch gemerkt, bei Nerdscope so nach 10, 12 Wochen tut es echt immer gut, wenn du eine Kreativpause hast, die wenigstens mal 2 Wochen lang ist. Weil wirklich jeden Tag, irgendwann nimmt die Qualität auch einfach ab, wenn du jede Woche liefern musst, jede Woche lustig sein musst, jede Woche. Ja, bei uns kam ja dann vor allen Dingen noch dazu, dass ja jeder seine eigenen Projekte noch hatte. Ja. Flo hat mehrere Kanäle, ich habe mein eigenes Ding und hatte noch meistens im Jahr davor hatte ich ja 5 Projekte gleichzeitig. Ja. Ne, mit dem Buch und Amazon und hast du nicht gesehen und absolutes Rätsel, wie wir das überhaupt hinbekommen haben. Sodass der Einzige, der nichts zu tun hatte, war immer Frodo. Und deswegen ist es halt einfach kaum zu stemmen. Ja. Ne? Selbst wenn du aber im Fernsehen arbeitest, haben die auch immer diese langen Sommer- und Winterpausen. Ja, Neo-Magazin zum Beispiel kommt jetzt wieder und hatte aber jetzt irgendwie gefühlt fast ein halbes Jahr Pause dazwischen. Ja, die sind dann meistens so einen Monat oder zwei ja. raus, weil dann dürfen die halt auch nur in dieser Zeit Urlaub nehmen. Das ist tatsächlich so. Ich war jetzt gerade bei Florida TV und da gibt es auch noch diese Dinge, wo es heißt, du kannst im Juni und ich glaube im Dezember nehmen alle Urlaub und anders geht's nicht. Mhm. Darüber hinaus kannst du wohl anfragen, in seltenen Einzelfällen, aber du kannst nicht sagen, ich bin jetzt im Januar mal 2 Wochen nicht da. Ja klar, so mitten in der Produktion. Genau. Aber ich glaube, das sollte man sich vielleicht auf YouTube auch einfach mehr angewöhnen. Das nehmen sich auch einige. Einfach zu sagen, so, hey, ich produziere das jetzt so ein bisschen staffelweise. Changeman macht zum Beispiel diese mach halt eine Staffel und dann ist sie vorbei. Und dann bin ich erstmal 2 Monate raus, denke mir neue Sachen aus und komme dann aber auch mit geilem Content wieder zurück. Das kann man sich aber natürlich aufgrund vom Algorithmus und aufgrund von finanziellen Verantwortungsdingern, die man hat, wenn man so am Limit lebt, wie das ja manche YouTuber tun, so Geld ist auf dem Konto direkt ausgegeben, hast du keine Rücklagen, dann musst du ja auch weiter produzieren. Und ich glaube, wenn man das Leute vielleicht ein bisschen anders sehen würden, wäre der Content auch besser. Möglicherweise. Was nicht mehr besser werden kann, ist dieser Podcast. Ja. Der kann höchstens noch besser werden, wenn ihr uns weiter Fragen oder Vorschläge. Wir haben leider jetzt in den letzten Wochen immer zu viele, was heißt leider, aber wir hatten eigentlich vor zu sagen, dass wir, wenn wir mal Themenflaute haben, dann machen wir eine reine Fragenfolge, wo all die Sachen, die ihr uns bei Twitter oder auch bei Soundcloud zum Teil geschickt habt, drin verarbeiten. Ist bisher noch nicht dazu gekommen, aber gerne weiterhin an Hashtag Lesserschwestern was schicken. Wir werden dann auch schauen, dass wir die alten Sachen einfach, kannst du draufklicken aufs Hashtag und dann müssten die alle angezeigt werden. Ja, klar. Wir können einfach alles sehen, was ihr uns geschrieben habt und wir werden das auf jeden Fall irgendwann mal verwurschten und schreibt deswegen fleißig weiter eure Meinung zu allen Themen, die wir besprochen haben und auch generell neue Themen, die ihr gerne hören wollt. Genau, und damit sind wir für diese Woche raus. Wir wünschen euch wie immer eine wunderschöne Woche. Hoffentlich bei euch keine Skandale. Und wenn schon Robins Kinder krank sind, du hast ja nur eins, aber reicht. Die Frau und Kind sind krank, dann wünsche ich euch, dass ihr das nicht auch noch durchmachen müsst. Dein Opa auch noch, also ist ja wirklich hier, was hier los? Ja, der wird gerade jetzt operiert. Mal gucken, wie es ihm danach geht. Ja, gute Besserung an alle und XMG schickt uns PCs. Bitte.